aber gegen uns sind wir uns lieber auf dem Weg. Wir zeigen dir das, du hast die falsche Seite gewählt.